mein Magen knurrt. Ich habe Bock auf Burger, etwas Außergewöhnliches zu essen, wär's Mörder. Burger in Horn geb ich in Google ein, das hört sich nice an. Ich stell die Suche ein, setz mich ins Auto und fahr zu Tonis Diner. Eine freundliche Bedienung empfängt mich dort live an. Ich blättere die Speisekarte durch und durch, doch ich kann mich nicht entscheiden, vegetarisch oder Wurst. Meine Augen werden immer größer, nice. Ein waschechter Burger mit Kängurufleisch. Selbst bei der Hotdog-Auswahl komm ich in Staunen. Eins ist mir klar, hier hab ich gute Laune. Burger, Steak and Hotdog, auf was hab ich heute Bock? Ich genieße es, amerikanisch, deutsch und vegetarisch. Ich feier dieses geile kulinarische Team, das Jan, Ivana, Pegan, Chris, René und Toni sind. Burger, Steak and Hotdog, auf was hab ich heute Bock? Schön langsam sollte ich mich entscheiden jetzt und gönne mir den New York Burger und Onion Rings, check. Ja. Während ich warte, schaue ich, was es Süßes gibt. Don't Pancakes, ja, die liebe ich. Oder doch lieber Waffeln oder Cookies oder Muffins. Ich seh den Fire Punch im Style von Kentucky. Ich nehme alles und mein Burger wird mir schon serviert. Kaum hab ich den ersten Bissen probiert, beginne ich zu jubeln und bedanke mich dafür. Es ist wie ein Traum, ey, ich kann nichts dafür. Wenn ich wo essen will, dann Tony's Diner. Das Beste, wenn's um Burger geht, ohne Einwand. Burger, Steak and Hot Dog, auf was hab ich heute Bock? Ich genieße es, amerikanisch, deutsch und vegetarisch. Ich feier dieses geile kulinarische Team, das Jan, Ivana, Birgit, Chris, René und Toni sind. Burger, Steak and Hot Dog, auf was hab ich heute Bock? Burger, Steak and Hot Dog, auf was hab ich heute Bock? Ich genieße es, amerikanisch, deutsch und vegetarisch. Ich feier dieses geile kulinarische Team, das Jan, Ivana, Birgit, Chris, René und Toni sind. Burger, Steak and Hot Dog, auf was hab ich heute Bock?